Упражнение 23, страница 160. W. Die Werke von Simonow. Um 10 Uhr morgens. Mit der S-Bahn. An Ort und Stelle. Rudolfs Schwiegermutter und Schwiegervater. Im Ministerium für Außenhandel. Viel Interessantes.